Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen Wiesen, von lustigem Vogelgeschrei. Und als die Hähne krähten, da ward mein Auge wach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Da war es kalt und finster, es schrien die Raben vom Dach. Doch an den Fensterscheiben, wer malte die Blätter da? Doch an den Fensterscheiben, wer malte die Blätter da? Ihr lacht wohl über den der Blumen im Winter sah, der Blumen im Winter von Lieb um Liebe, von einer schönen Maid, von Herzen und von Küssen, von Wonn und Seligkeit, von Wonn und Seligkeit. Und als die Hähne krähten, da ward mein Herz wach. Nun sitz ich hier alleine und denke dem Traume nach. Nun sitz ich hier alleine und denke dem Traume nach. Noch schlägt das Herz so warm. Die Augen schließ ich wieder. Noch schlägt das Herz so warm. Wann grünt ihr Blätter am Fenster? Wann halt ich mein Liebchen im Arm? Wann halt ich mein Liebchen im Arm? Thank you. in eine bessere Welt entrückt. Oft hat ein Seufzer deiner harten Flossen ein süßer heiliger Akkord von dir. Den Himmel besserer Zeiten mir erschlossen, du holde Kunst, ich danke dir dafür, du holde Kunst.